E. Nun beginnt der Jude aber seine wahren Eigenschaften zu enthüllen. Mit widerlicher Schmeichelei macht er sich an die Regierungen heran, lässt sein Geld arbeiten und sichert sich auf solche Art immer wieder den Freibrief zu neuer Ausplünderung seiner Opfer. Wenn auch manchmal die Wut des Volkes gegen den ewigen Blutegel Lichterloh aufbrennt, so hindert ihn das nicht im geringsten, in wenigen Jahren schon wieder in dem kaum verlassenen Orte neuerdings aufzutauchen und das alte Leben von vorne zu beginnen. Keine Verfolgung kann ihn von seiner Art der Menschenausbeutung abbringen, keine ihn vertreiben, und nach jeder ist er in kurzer Zeit wieder da, und zwar als der Alte. Um wenigstens das Allerärgste zu verhindern, beginnt man den Boden seiner wucherischen Hand zu entziehen, indem man ihm die Erwerbung desselben einfach gesetzlich unmöglich macht. F. In dem Maße, in dem die Macht der Fürsten zu steigen beginnt, drängte er sich immer näher an diese heran. Er bettelt um Freibriefe und Privilegien, die er von den stets in Finanznöten befindlichen Herren gegen entsprechende Bezahlung gerne erhält. Was ihn dieses auch kostet, er bringt es in wenigen Jahren, das ausgegebene Geld mit Zins und Zinseszins, wieder herein. Ein wahrer Blutegel, der sich an den Körper des unglücklichen Volkes ansetzt und nicht wegzubringen ist, bis die Fürsten selber wieder Geld brauchen und ihm das ausgesogene Blut höchstpersönlich abzapfen. Dieses Spiel wiederholt sich immer von Neuem, wobei die Rolle der sogenannten deutschen Fürsten genauso erbärmlich wie die der Juden selber ist. Sie waren wirklich die Strafe Gottes für die lieben Völker, diese Herren, und finden ihre Parallele nur in den verschiedenen Ministern der heutigen Zeit. Den deutschen Fürsten ist es zu danken, dass die deutsche Nation sich von der jüdischen Gefahr nicht endgültig zu erlösen vermochte. Leider hat sich darin auch später nichts geändert, so dass ihnen vom Juden nur der tausendfach verdiente Lohn zuteil wurde für die Sünden, die sie an ihren Völkern einst verbrochen haben. Sie verbündeten sich mit dem Teufel und landeten bei ihm. G. So führt seine Umgarnung der Fürsten zu deren Verderben. Langsam aber sicher lockert sich ihre Stellung zu den Völkern in dem Maße, in dem sie aufhören, den Interessen derselben zu dienen und stattdessen zu Nutznießern ihrer Untertanen werden. Der Jude weiß ihr Ende genau und sucht es nach Möglichkeit zu beschleunigen. Er selber fördert ihre ewige Finanznot, indem er sie den wahren Aufgaben immer mehr entfremdet, in übelster Schmeichelei umkriecht, zu Lastern anleitet und sich dadurch immer unentbehrlicher macht. Seine Gewandtheit, besser Skrupellosigkeit in allen Geldangelegenheiten versteht es, immer neue Mittel aus den ausgeplünderten Untertanen herauszupressen, ja herauszuschinden, die in immer kürzeren Zeiträumen den Weg alles Irdischen gehen. So hat jeder Hof seinen Hofjuden, wie sie die Scheusale nennen, die das liebe Volk bis zur Verzweiflung quälen und den Fürsten das ewige Vergnügen bereiten. Wen will es da Wunder nehmen, dass diese Zierden des menschlichen Geschlechts endlich auch äußerlich geziert werden und in den erblichen Adelsstand emporsteigen, so mithelfend, auch diese Einrichtung nicht nur der Lächerlichkeit preiszugeben, sondern sogar zu vergiften. Nun vermag er natürlich erst recht, seine Stellung zugunsten seines Fortkommens zu verwenden. Endlich braucht er sich ja nur taufen zu lassen, um in den Besitz aller Möglichkeiten und Rechte der Landeskinder selber zu kommen. Er besorgt dieses Geschäft dann auch nicht selten zur Freude der Kirche über den gewonnenen Sohn und Israel über den gelungenen Schwindel. H. In der Judenheit beginnt sich jetzt ein Wandel zu vollziehen. Es waren bisher Juden, das heißt, man legte keinen Wert darauf, als etwas anderes erscheinen zu wollen und konnte dies auch nicht bei den so überaus ausgeprägten Rassemerkmalen auf beiden Seiten. Noch in der Zeit Friedrichs des Großen fällt es keinem Menschen ein, in den Juden etwas anderes als das fremde Volk zu sehen, und noch Goethe ist entsetzt bei dem Gedanken, dass künftig die Ehe zwischen Christen und Juden nicht mehr gesetzlich verboten sein soll. Goethe war aber denn doch wahrhaftiger Gott kein Rückschrittler oder gar Helot. Was aus ihm sprach, war nichts anderes als die Stimme des Blutes und der Vernunft. So erblickte, trotz aller schmachvollen Handlungen der Höfe, das Volk im Juden instinktiv den fremden Körper im eigenen Leibe und stellte sich demgemäß auch zu ihm ein. Nun aber sollte dies anders werden. Im Laufe von mehr als 1000 Jahren hat er die Sprache des Gastvolkes so weit beherrschen gelernt, dass er es nun wagen zu können glaubt, sein Judentum künftig etwas weniger zu betonen und sein Deutschtum mehr in den Vordergrund zu stellen. Denn so lächerlich, ja aberwitzig es zunächst auch erscheinen mag, nimmt er sich dennoch die Frechheit heraus und verwandelt sich in einen Germanen, in diesem Fall also in einen Deutschen. Damit setzt eine der infamsten Täuschungen ein, die sich denken lässt, da er vom Deutschtum wirklich nichts besitzt als die Kunst, seine Sprache, wenn auch in fürchterlicher Weise zu Rade brechen, im Übrigen aber niemals sich mit ihm vermengte, beruht mithin sein ganzes Deutschtum nur auf der Sprache allein. Die Rasse aber liegt nicht in der Sprache, sondern ausschließlich im Blute, etwas, das niemand besser weiß als der Jude, der gerade auf die Erhaltung seiner Sprache nur sehr wenig Wert legt, hingegen allen Wert auf die Reinheit seines Blutes. Ein Mensch kann ohne weiteres die Sprache ändern, das heißt, er kann sich einer anderen bedienen, allein er wird dann in seiner neuen Sprache die alten Gedanken ausdrücken, sein inneres Wesen wird sich nicht verändern. Dieses zeigt am allerbesten der Jude, der in 1000 Sprachen reden kann, dennoch immer der eine Jude bleibt. Seine Charaktereigenschaften sind dieselben geblieben, mochte er vor 2000 Jahren als Getreidehändler in Ostia römisch sprechen oder mag er als Mehlschieber von heute deutsch mauscheln. Es ist immer der gleiche Jude. Dass diese Selbstverständlichkeit von einem normalen heutigen Ministerialrat oder höheren Polizeibeamten nicht begriffen wird, ist freilich auch selbstverständlich. Läuft doch etwas Instinkt- und Geistloseres schwerlich herum als diese Diener unserer vorbildlichen Staatsautorität der Gegenwart. Der Grund, warum sich der Jude entschließt, auf einmal zum Deutschen zu werden, liegt auf der Hand. Er fühlt, wie die Macht der Fürsten langsam ins Wanken gerät und sucht deshalb frühzeitig eine Plattform unter seine Füße zu bekommen. Weiter aber ist seine geldliche Beherrschung der gesamten Wirtschaft schon so weit fortgeschritten, dass er ohne den Besitz aller staatsbürgerlichen Rechte das ganz ungeheure Gebäude nicht länger mehr zu stützen vermag, auf alle Fälle keine weitere Steigerung seines Einflusses mehr stattfinden kann. Beides aber wünscht er, denn je höher er klimmt, umso lockender steigt aus dem Schleier der Vergangenheit sein altes, ihm einst verheißenes Ziel heraus und mit fiebernder Gier sehen seine hellsten Köpfe den Traum der Weltherrschaft schon wieder in fassbare Nähe rücken. So ist sein ganzes Streben darauf gerichtet, sich in den Vollbesitz der staatsbürgerlichen Rechte zu setzen. Dies ist der Grund der Emanzipation aus dem Ghetto. I. So entwickelt sich aus dem Hofjuden langsam der Volksjude. Das heißt natürlich, der Jude bleibt nach wie vor in der Umgebung der hohen Herren, ja er sucht sich eher noch mehr in deren Kreis hineinzuschieben. Allein zu gleicher Zeit biedert sich ein anderer Teil seiner Rasse an das liebe Volk an. Wenn man bedenkt, wie sehr er an der Masse im Laufe der Jahrhunderte gesündigt hatte, wie er sie immer von Neuem unbarmherzig auspresste und aussog, wenn man weiter bedenkt, wie ihn das Volk dafür allmählich hassen lernte und am Ende in seinem Dasein wirklich nur mehr eine Strafe des Himmels für die anderen Völker erblickte, so kann man verstehen, wie schwer dem Juden diese Umstellung werden muss. Ja, es ist eine mühsame Arbeit, sich den abgehäuteten Opfern auf einmal als Freund der Menschen vorzustellen.